Sollte er ihn die ganze Zeit bei sich getragen haben? Das war doch ziemlich gefährlich, nicht? Tja, allerdings. Aber er könnte Gründe gehabt haben, ihn nicht gleich zu benutzen. Das könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass er Skrupel hatte, dass ihm Bedenken kamen, seinen Plan auszuführen. Als sich dann aber seine finanzielle Lage immer mehr verschlimmerte, da hat er den Brief abgeschickt. Fest steht jedenfalls, dass dieser anonyme Anzeiger von 1959 ein gutes Objekt für Erpressung war, weil er Ellen wegen der falschen Anschuldigung von damals fürchten musste und auf alles eingehen würde, was Ellen verlangte. Aber wer ist dieser Mann? Ja, wenn wir das wüssten, Irene. Wer kann das sein? Mr. Harris Eilbote? So schnell? Und vielleicht... Ganz still, Ed. Ich sehe mal nach. Mein Gott, Ed. Wer ist draußen? Es ist... Nun? Chefinspektor Nutting. Das zweite Programm des Norddeutschen Rundfunks. Das war der zweite Teil des Kriminalhörspiels Das zweite Motiv von Karl Richard Schon. In einer Aufnahme des Westdeutschen Rundfunks hörten Sie Hans-Jörg Felmy, Margot Leonard, Heinz Schimmelpfennig, Walter Jokisch, Wolfgang Schirlitz, Wolf Schlamminger und andere. Regie führte Otto Kurth.